Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht mit einem Blick in den akustischen Rückspiegel des Jahres 2011. Am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. Elle est jolie, elle est belle, elle est gironde, elle est délicate, elle est mignonne, elle est charmante, elle est coquette, elle est choup choup choup minou minou nou nou nou minou minou. J'ai vu ces photos dans les magazines, j'ai pensé aussi jolie si mignonne. Les rubis de l'architecte flamand, c'est une bonne destination pour moi et ma choup choup choup minou minou nou nou nou minou minou. On peut prendre un taxi au Cheval, on peut prendre un café à côté du canal, on peut regarder les tableaux dans cette jolie vie solo. Vacances de romance pour nous à deux. On est allé en train, c'était blindé déjà, mais j'ai pensé qu'ils étaient en route vers Austin. On a fait une jolie découverte, on avait gavé du monde. Les potes, les amis, les mecs, les filles, partout, partout, comme dans un zoo. On pouvait même pas prendre un chocolat chaud. Oui, l'architecture était belle, sauf pour les couches des jambes avant et derrière. Même pas une gaufre, même pas une frite. Chaque resto, chaque fruit côte, complet. Les gens, touristes partout, touristes comme nous, un mec chaud, une jolie, jolie. Et comme ça, tu peux voir cette jolie ville des Bruges. Das waren gleich zwei Miniaturen von einem Trio aus Belgien als Ouvertüre dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Nationalstraat und Bruges heißen die beiden Stücke. Ein Belgier, ein Franzose und ein US-Amerikaner haben in Brüssel ihr gemeinsames Talent für mehrstimmigen Gesang, Groove und Instrumentenbau entdeckt. Bis auf einen Gastauftritt einer Filicorda-Orgel bei dem zweiten Stück gerade, kommen alle Instrumentalklänge von selbstgebauten Klangkörpern. Die Saiteninstrumente haben in der Regel nur eine Saite, andere Instrumente waren früher einmal Holz, Bretter, Konservendosen oder Küchenutensilien. Okays nennen die drei ihre selbstgebastelten Instrumente und der Name klingt so wie ein allgegenwärtiges Wort aus dem amerikanischen Englisch, Wer die Schriftform des Namens sieht, merkt aber schnell, dass sich dahinter das französische Wort für Schluckauf versteckt und die musikwissenschaftliche Bezeichnung für die Kunst, eine Melodie komplementär auf verschiedene Gesangsstimmen zu verteilen. So etwas wird in der Musik des westeuropäischen Mittelalters als Hoketus bezeichnet. In anderen Musikkulturen findet sich diese Art von Mehrstimmigkeit ebenfalls, zum Beispiel in Zentralafrika bei den Pygmäen, und das seit Urzeiten schon. Das internationale Trio aus Brüssel heißt also genauso wie die Instrumente Okés. Und daran beteiligt sind Maxime Le Hung, MacLeod Sick Muse und François Schulz. In Anlehnung an eine Plattenserie mit Musik auf selbstgemachten Instrumenten aus dem Kongo nannten die drei ihr Debütalbum Belgotronics. Es erschien im Mai dieses Jahres. Ihr erstes Konzert gaben die Okés im Januar 2010. Wer eine Dosis Unbeschwertheit, Humor und musikalischer Raffinesse braucht, wird seine Freude an der Platte von den Okés haben. Und eine andere Art von musikalischem Do-It-Yourself liegt dann der nächsten Platte zugrunde. Kein Instrument im traditionellen Sinne hat Maria Minerva bei der Produktion ihres ersten Albums in die Hand genommen. Wie sie freimütig zugibt, kommen mit Ausnahme ihrer Stimme alle Klänge aus dem digitalen Äther. Ihre Klangquellen findet sie zum Beispiel über die Portale MySpace und YouTube. Das, was ihr Interesse erregt, speichert sie als Samples und baut daraus dann auf dem Laptop ihre eigenen Melodien und Klangräume. Maria Minerva hat, wie es heißt, erst 2009 begonnen, selber Musik zu machen. Sie verfolgte bis dahin eine Karriere als Kunst- und Musikkritikerin, studierte damals in London und war Praktikantin bei dem Musikmagazin Wire. Maria Minerva heißt im bürgerlichen Leben Maria Jur. Geboren wurde sie vor 23 Jahren in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Der Titel ihres Debütalbums spielt auf die leicht düsteren New Wave Elektroniker Cabaret Voltaire an und auf die französische Feministin Hélène Quichot. Maria Minerva machte daraus Cabaret Quichot. 11 Songs in eher langsamem Tempo gibt's auf Maria Minervas Debütalbum. Meistens verströmen ihre Klangfarben einen angenehmen Low-Fidelity-Charme. Reichlich Echo und ab und zu etwas Verzerrer auf ihrer Stimme wecken in mir Assoziationen an psychedelische Musik seit den späten 60er Jahren. Und ab und zu gibt es auch ganz unerschrocken Dissonanzen in ihrer Musik, wie bei dem Stück gerade. So High heißt es. Maria Minervas Debüt-Longplayer erschien in diesem Jahr bei dem in Los Angeles beheimateten Label Not Not Fun. Cabaret Quichot heißt das Album von Maria Minerva. Das Debütalbum der Dirty Projectors um David Longstreth erschien bereits 2003, 21 Jahre alt war er damals. In diesem Jahr erschien bereits das 7. Album der Dirty Projectors. Eigentlich ist es ein Mini-Album, ca. 21 Minuten ist es lang. 7 exquisite Musikstücke finden sich darauf. Es heißt Mount Wittenberg Orca und dokumentiert unter anderem eine Zusammenarbeit mit Björk, die im Jahr 2009 begann. us play inside the waves. Beautiful woman on the ridge at dusk, can you see us play among the waves? We are swimming in a simple rhythm. We are swimming in a rhythm as the same voice. We are listening into how to sing our simple rhythm. Listen to a new song. Das waren zwei Songs hintereinander vom bisher siebten Album des US-amerikanischen Bandprojekts Dirty Projectors. Mount Wittenberg Orca heißt die Platte. Sie entstand unter Mitwirkung von Björk, die aber bei den beiden Nummern gerade nicht oder nur kaum in Erscheinung tritt. When the World Comes to an End war als erster Song daraus zu hören und bei diesem Song konnte Mann und Frau tatsächlich ein Beispiel der Hoketos-Gesangstechnik bei den weiblichen Stimmen bestaunen und genießen. Den Solo-Gesangspart übernahm bei diesem Song Projectors-Chef David Longstreth. Das zweite Stück vom neuen Mini-Album der Dirty Projectors hat den Titel Beautiful Mother. Aus dem englischen Bristol kommt die nächste Band. Ihre erste Platte erschien 2009. In diesem Jahr gab es dann den ersten Longplayer des Quartetts. Wie dessen Name korrekt ausgesprochen wird, konnte ich leider bisher nicht herausfinden. Ich versuch's mal mit Sun Sun Egui. Tatsächlich scheinen die Wörter des Bandnamens in zwei ganz unterschiedlichen Sprachen aufzutauchen. Die Keyboarderin, Sängerin und Grafikerin Yoshino Shigihara erzählt in einem Interview bei einem US-amerikanischen Radiosender, sie habe in Spanien einmal eine Straße mit diesem Namen entdeckt und die Wörter Sun und Egui kommen auch in der japanischen Sprache vor. Sun bedeute so viel wie sich schnell vorwärts zu bewegen und Egui so viel wie echt seltsam. Sänger und Gitarrist Kushal Gaya assistierte bei dem Interview mit der Erklärung: Stell dir vor, du rennst richtig schnell und schielst dabei. So etwas ist mit dem seltsam gemeint. Laut einem Musikkritiker der BBC hat die Band hingegen behauptet, der Name bedeute gar nichts. Mehr zu der Band gleich noch. Hier ist erstmal ausgiebig Gelegenheit, Sun Sun Egui zuzuhören. Kushal Gaya und Yoshino Shigihara singen und spielen Gitarre bzw. Keyboard. Luke Moss ist der Bassist und Matthew Jones der Drummer. Sun Sun Egui, anno 2011 mit Twist My Head. Make your own design. Reconcile the lines. You're framed into this life. So when the oak plant is growing over me, growing over me, growing over me, the rope chant is taking over. That's when the oak plant is growing over me, growing over me, growing over me, the rope chant is taking over. I used to be a furnished house. Now the floors are left me, cloths are left me, my walls are freaking. Now I dance the airport tango, I parade to Shango, I eat no mango, I'm hungover. Highlights aus dem Jahr 2011 gibt's in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Und das noch bis 3 Uhr. Eine der Neuentdeckungen dieses Jahres war und ist für mich die englische Band Sun Sun Egyu aus Bristol. Dieses Jahr erschien ihr Debüt Longplayer Katang. Daraus war gerade als erstes Stück die Nummer Twist My Head zu hören. Danach das lange Stück kommt von der ersten 12-Inch-Vinyl-Single der Band. Sie heißt Bal La Poussière und wurde 2009 veröffentlicht. Zu hören war daraus der Track Brown Mao. Der Leadsänger von Sun Sun Egyu, Kushal Gaya, singt in eigenen Fantasiesprachen und auf Englisch, Französisch, Kreolisch und Japanisch. Die musikalischen Einflüsse des Quartetts sind vielfältig. Afrikanische Gitarrenlicks und Rhythmen können im selben Song in kantige New Wave-artige Klänge umkippen. Lange improvisatorische Passagen koexistieren mit Songstrukturen. Sun Sun Egyu waren in ihrer Anfangsphase circa 3 Jahre lang ein internationales Kollektiv mit 14 Musikern und Musikerinnen, die sich bei einer Konzertreihe mit improvisierter Musik in einem Kino von Bristol kennengelernt hatten. Cube heißt das unabhängige Kino, Cube Orchestra, das nach wie vor lebendige Ensemble mit wechselnder Besetzung. Das Kollektiv Sun Sun Egyu schmolz nach 3 Jahren zum Quartett. Seit 2009 erscheinen Platten von Sun Sun Egyu und die sind alle mehr als hörenswert. Auch die nächste Musik kommt aus England. Die minimale Textbotschaft lautet hier: Du lebst ein habgieriges, egoistisches Leben. Selfish, greedy life. And you would have the most selfish, greedy life. Yeah, lead your greedy life. Yeah, lead your greedy life. Yeah, lead your greedy life. Yeah, lead your greedy life. Yeah, lead your greedy life. Yeah, lead your greedy life. Yeah, lead your greedy life. Yeah, lead your greedy life. Yeah, lead your greedy life. Yeah, lead your greedy life. Yeah, lead your greedy life. Yeah, lead your greedy life. Yeah, lead your greedy life. Yeah, lead your greedy life. Yeah, lead your greedy life. Yeah, lead your greedy life. Yeah, lead your greedy life. Yeah, lead your greedy life. Yeah, lead your greedy life. Yeah, lead your greedy life. Yeah, lead your greedy life. Yeah, lead your greedy life. Yeah, you realize, yeah, you realize, yeah, you realize, yeah, you realize, yeah, you realize, yeah, you realize, yeah, you realize, yeah. You try to divorce, a smile as if to compensate. Then you break down and cry. Das war gerade ein Song von 5 Österreichern aus dem Burgenland, die inzwischen in Berlin leben. Ja, Panik heißt die Band. Das neue und vierte Album heißt kryptisch DMDQ-Lied. Hinter der Rätselhaftigkeit des Titels verbirgt sich der Satz: Die Manifestation des Kapitalismus in unserem Leben ist die Traurigkeit. Zu hören war daraus Bittersweet. Die Band Ja, Panik gibt es seit 2005. Ursprünglich kommen die Musiker, wie gesagt, aus dem Burgenland. Lange lebten sie dann zusammen in Wien. Seit 2009 hat die komplette Band ihren Wohnsitz in Berlin. Die Aktivitäten von Ja, Panik beschränken sich nicht nur auf die Musik. Vor Jahren erschien zum Beispiel eine Art künstlerisches Manifest, das sich aber gleichzeitig parodistisch von allzu verkopfter Produktion und Rezeption von Rockmusik distanzierte. DMDQ-Lied ist das vierte Album von Ja, Panik. Es erschien im April dieses Jahres. Vor Ja, Panik gab es Musik von der ersten Zusammenarbeit der englischen Elektroniker Pinch und Shackleton. Ihre Musik wird von einem kundigen Autor des Wire-Magazins in die Schublade Post-Dubstep eingeordnet, soll heißen, das Mitte des letzten Jahrzehnts in Erscheinung getretene basslastige, minimalistische und düstere Genre Dubstep hat sich zu etwas weiterentwickelt, das Klangperspektiven jenseits von Dubstep beinhalten kann. Der Produzent Pinch aus Bristol hat 2007 sein Debütalbum veröffentlicht. Etwa gleichzeitig veröffentlichte Shackleton seine Dubstep-Tracks. Sam Shackleton kommt aus einer kleinen Stadt im Nordwesten Englands und nannte 2007 als Hauptinspirationsquellen neben Dub-Reggae den türkischen Saz- und Gitarrenspieler Erkan Uğur, den libanesischen Akkordeonisten Ziad Rabani und die westafrikanische Perkussionsgruppe Fatale. Das erste gemeinsame Album von Pinch and Shackleton heißt schlicht Pinch and Shackleton und wurde Anfang Dezember veröffentlicht. Zu hören war daraus Selfish Greedy Life. But Das war gerade die beschwingte Begrüßung und Ouvertüre von Robin Hitchcocks neuem Album Light Blue Afternoon heißt der Song. Tromso Captain ist der Titel des neuen Albums von Robin Hitchcock. Vor Robin Hitchcock gab es eine andere Art britischen Song. Alexis Taylor ist sozusagen hauptberuflich mit der Band Hot Ship beschäftigt. Wenn Alexis Taylor alternativ dazu mit Kollegen von The Seed oder Spiritualized Musik macht, kommen dabei entweder längere Jams heraus oder melancholisch klingende Songs mit manchmal erfrischend bizarren Zutaten. About Group nennt sich das Quartett um Alexis Taylor inzwischen. Der Song mit den ungewöhnlichen Klavierklängen ist das Titelstück des Albums Start and Complete. Gleich gibt's hier im Deutschlandfunk die 2 Uhr Nachrichten. Zum Schluss der ersten Soundcheck-Stunde davor aber noch einen Track vom Debütalbum des Vokalisten Beardy Man. Beardy Man zaubert live nur mit seiner Stimme und mit Hilfe von digitalen Loop-Pedalen und einem Effektgerät namens Chaos Pad vielschichtige Tracks zwischen Beatboxing und Comedy. Dieses Jahr erschien sein Debütalbum I Done an Album, daraus jetzt den Vampire Skank. Bis auf eine Melodika ist hier nur die Stimme des 29-jährigen Beardy Man zu hören, also Beardy Man alias Darren Foreman. Igor! Do you remember the songs that we used to sing back in the mother country? No. You must remember the songs, Igor. The songs from the mother country. I don't know who you are. Can I go now, please? I need to milk the cows. Hey, Luca, Petri, come here. Bring your trumpets. We're going to play the songs from the mother country. Oh,